Vertragsbrüche. Offenbar wurde der Vertrag sowohl von den meisten Vertragspartnern als auch von den Märkten ganz anders gelesen, als es seinem Wortlaut und legalen Gehalt entsprach. Auch das kann man wohl nur psychologisch erklären. Wirtschaftlich gesehen war die Einführung des Euro ja nichts anderes als die Hingabe der D-Mark an alle Mitglieder des Euroraumes. Offenbar dachten viele Partnerländer ebenso wie die Märkte, dass damit ein Solidaritätsversprechen des D-Mark-Währungsraumes an die neu hinzutretenden Mitglieder verbunden sei. Nicht verstanden wurde dagegen, dass die sich um das No-Bail-Out-Prinzip rankende spezifische Konstruktion des Maastricht-Vertrages exakt dies verhindern sollte. Diese Konstruktion wurde akzeptiert, um den Deutschen entgegenzukommen und ihnen die Zustimmung zu erleichtern. Richtig ernst genommen wurde sie wohl nur in Deutschland, vielleicht auch in Österreich und den Niederlanden.